Ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK gab eine Stellungnahme bekannt, die folgenden Wortlaut hat. Japan und das südkoreanische Regime schlossen trotz des einmütigen Widers und Protestes im In- und Ausland das Abkommen über den Schutz der militärischen Informationen ab. Dies erfolgte, gelenkt von den USA unter dem Vorwand, dass sie damit gegen die Drohung der TVRK mit Atomwaffen und Raketen vorgehen werden. Das ist aber eine unverzeihliche feindliche Handlung. Zurzeit dauert auf der koreanischen Halbinsel infolge der boshaften Anti-TVRK-Machenschaften der feindseligen Kräfte wie der USA und Japans die scharfe Situation der militärischen Auseinandersetzung und Spannung fort. Unter diesen Umständen fabrizierten Japan und Südkorea das Abkommen für militärische Zusammenarbeit, womit sie sich als Handlanger der USA, deren feindliche Politik und atomare Drohung gegen die TVRK anschließen und der Republik Schäden zufügen wollen. Aber das wird nur eine weitere Vergrößerung der Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel zur Folge haben. Die Tat Japans und des südkoreanischen Regimes bedeutet eine offene Provokation gegen die Anstrengungen des koreanischen Volkes und der Völkergemeinschaft für Frieden und Sicherheit auf der Halbinsel und in der Region. Mit dem Abschluss des Abkommens ist der von den USA geförderte dreieckige amerikanisch-japanisch-südkoreanische Militärpakt als eine wahre Substanz zum Vorschein gekommen und die Lage auf der koreanischen Halbinsel als weltweit gefährlichstem Ort und in deren Umgebung noch unstabiler geworden und sind der Frieden und die Sicherheit einer neuen Gefahr ausgesetzt. Die Realität zeigt unmissverständlich, dass die USA und ihre Handlanger mit der Vergrößerung der feindlichen Handlungen den Frieden und die Stabilität zerstören und die Konfrontation und Spannung verschärfen. Mit dem Abschluss des Militärabkommens gegen die TVRK versucht Japan, seine Ambitionen auf die Errichtung einer Militärmacht und auf die erneute Invasion zu realisieren, während sich die südkoreanischen Marionetten aus der in der Geschichte beispiellosen Machtkrise herausretten wollen. Aber ihre Umtriebe werden als dumme Taten nur ihren eigenen Untergang beschleunigen. Angesichts der ernsthaften Situation, wo wegen der Unbesonnenheit der feindseligen Kräfte die Gefahr eines Krieges immer größer und deutlicher wird, wird auch die TVRK ihre selbstverteidigende militärische Kraft mit den nuklearen Streitkräften als Rückgrat weiter und allseitig verstärken und jede winzige Provokation der Feinde mit eiserner Faust zerschlagen. Pyongyang, 25. November, zu C105, 2016.